Wehe denen, die nach Ägypten hinabzogen, um Hilfe zu erlangen und sich auf Kriegsrosse zu stützen, die auf Streitwagen ihr Vertrauen setzten wegen ihrer Menge und auf Reiter wegen ihrer großen Zahl, aber den Heiligen Israels nicht blickten und Jahwe nicht befragten. Doch auch er war weise und führte Unglück herbei und er macht seine Worte nicht rückgängig. Und so wird er sich aufmachen gegen die Rotte der Bösewichter und gegen die Hilfleistung der Übeltäter. Die Ägypter sind ja Menschen, nicht Gott. Ihre Rosse sind ja Fleisch, nicht Geist. Daher wird, wenn Jahwe seine Hand ausreckt, der Unterstützende straucheln und der Unterstützte fallen, und alle zusammen werden sie zugrunde gehen. Denn so hat Jahwe zu mir gesprochen, wie ein Löwe, ein junger Löwe, über seiner Beute knurrt, eine Masse Hirten hat man gegen ihn aufgeboten, aber vor ihrem Geschrei erschrickt er nicht und von ihrem Lärmen lässt er sich nicht anfechten. So wird Jahwe der Heerscharen zur Herfahrt auf den Berg Zion und auf seine Höhe Herrn Ida fahren. Gleich flatternden Vögeln, so wird Jahwe der Heerscharen Jerusalem beschirmen und erretten, verschonen und befreien. Kehrt um zu dem, von dem man so tief abgefallen ist, ihr Söhne Israels. Denn an jenem Tage wird ein jeder seine silbernen und seine goldenen Götzen verwerfen, die euch eure Hände zur Verschuldung angefertigt haben. Doch Assur wird nicht durch ein Mannesschwert fallen, und nicht ein Menschenschwert wird ihn fressen. Er wird fliehen vor dem Schwert, und seine Krieger werden zu Frönern werden. Sein Fels wird vor Grauen vergehen, und seine Führer vor einem Panier erbeben, ist der Spruch Jahwes, der sein Feuer in Zion und seinen Ofen zu Jerusalem hat.